Tott-Glüsingen, ein Ortsteil der Samtgemeinde Torstedt in der niedersächsischen Nordheide. Zwischen gepflegten Fachwerkbauernhäusern, gleich um die Ecke vom Kriegerdenkmal, befindet sich ein heruntergekommener kleiner Laden. Das Schaufenster ist nicht selten mit Brettern vernagelt, die Tür mit rotbrauner Folie beklebt. Vor dem Laden steht ein Aufsteller, der darauf hinweist, dass hier Kleidung der Marke Thorsteiner verkauft wird. Für Kenner der Neonazi-Szene reicht dieser Hinweis, um zu wissen, bei Torstedt Streetwear, so der Name des Geschäfts, gibt es alles, was das rechtsextreme Herz begehrt. Ob CDs der Rechtsrockband Deutschstolz Treue, menschenverachtende Aufkleber oder T-Shirts mit Zahlensymbolik. 18 für Adolf Hitler oder 88 für Heil Hitler und auf Aufkleber. Manche, die sind lustig bis lächerlich, irgendwie mein Fahrrad ist wichtiger als Israel. Oder aber auch wirklich ganz krasse Aufkleber, wo national befreite Zone erkämpfen draufsteht. Was ja schon eine sehr radikale Forderung ist, wenn man weiß, was dahinter steht. Der 19-jährige Timo wohnt in direkter Nachbarschaft zu Torstedt Streetwear. Der Laden, erzählt Timo, wird seit 3 Jahren von einem Mann betrieben, der 1992 wegen Totschlags zu 6 Jahren Haft verurteilt wurde. Er soll mit einer Zaunlatte so lange auf einen Passanten eingeprügelt haben, bis der seinen schweren Verletzungen erlag. Die Begründung, das Opfer soll Adolf Hitler beleidigt haben. Heute gilt der Ladeninhaber als Größe in der Neonazi-Szene. Er soll eine Sektion des inzwischen verbotenen rechtsextremen Netzwerks Blood and Honor aufgebaut haben und lässt sich bei seinen Prozessen von NPD-Anwalt Jürgen Rieger vertreten. Timo glaubt, der steigende Einfluss des Ladens führe mit dazu, dass die Zahl rechtsorientierter Jugendlicher in Torstedt stetig wachse. Weil dieser Naziladen so ein Anknüpfpunkt an die rechte Szene ist, wo die halt mit Infomaterial und halt auch solchen T-Shirts und dem ideologischen Gedankengut irgendwie versorgt werden. Das ist ein wichtiger Einstiegspunkt in die Szene, weil dieser Laden und der Ladenbesitzer sind verknüpft mit Neonazis in ganz Norddeutschland. Und das zeigt einfach auf, wie diese Strukturen da bestehen. Timo und andere Torstedter Jugendliche haben genug und wollen was tun gegen die Neonazis. In einem offenen Brief an die Samtgemeinde fordern sie mit 500 anderen Unterschreibenden, dass die Politiker öffentlich Stellung beziehen sollen. Und unser Ziel ist natürlich auch, dass die Politik selber auch Initiative ergreift, vor allem die einzelnen Parteien, und dem Ganzen etwas entgegensetzen und da selber auch mobilisieren. Bei Samtgemeindebürgermeister Dirk Bostelmann haben die Jugendlichen mit ihrer Forderung nicht gerade offene Türen eingerannt. Er begrüße das Engagement, sagt der 57-jährige CDU-Politiker, doch er teile nicht die Ansicht, dass es vermehrt Rechtsextreme in Torstedt gebe. Die Geschäfte des Neonazi-Ladens verurteile er aufs Schärfste, so der Bürgermeister. Man habe ihn im Auge. Doch wir selber, die Samtgemeindeverwaltung, können nur wenig machen. Ich kann ihn zum Beispiel nicht schließen, solange nicht strafbar dort Handelsgeschäfte betrieben werden. Und der Rest würde dann von der hier gegenüber befindlichen Polizei zu erledigen sein und vom Staatsschutz. Präventionsprojekte gegen Rechtsextremismus, so Bostelmann, gäbe es bereits in Torstedt. Anti-Gewalttrainings an Schulen etwa oder Argumentationstechniken gegen Stammtischparolen. Obgleich der Bürgermeister nicht vollkommen überzeugt scheint, dass Handeln geboten ist, wird der Samtgemeinderat in seiner heutigen Sitzung eine fraktionsübergreifende Resolution gegen Extremismus und Gewalt verabschieden. Von dem Neonazi-Laden ist in der Resolution jedoch keine Rede. Dirk Jäger, Superintendent des Kirchenkreises Hittfeld, hat sich deutlich hinter die Forderungen der Jugendlichen gestellt. Rechtsextremes Gedankengut, sagt er, stelle eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar. Verleugnen hilft an dieser Stelle natürlich gar nicht, unserer Meinung nach, sondern das Problem muss offen benannt werden. Und ich denke, dass auch eine Kommune gut daran tut, ihr Image zu stärken, indem sie eben deutlich macht, wir stellen uns in großer, breiter gesellschaftlicher Öffentlichkeit dem entgegen. Das wäre meiner Meinung nach das Beste, was man dagegen tun könnte. Wie ernst die Situation im niedersächsischen Torstedt bereits ist, zeigt ein Vorfall, den Timo, der Mitverfasser des offenen Briefes, kürzlich erlebt hat. Nachdem sich der 19-Jährige in einer Pressekonferenz öffentlich zu dem Thema geäußert hat, zogen 10 vermummte, offenbar rechtsextreme Jugendliche vor sein Elternhaus, warfen Scheiben ein und skandierten »Du rote Sau«. Seine Eltern, erzählt Timo, hätten sich große Sorgen gemacht. Sein Engagement einstellen will der junge Mann, der demnächst anfängt, Theologie zu studieren, jedoch nicht. Diese Methode der Einschüchterung wollten wir uns halt nicht gefallen lassen und machen weiter mit dem, was wir machen und machen weiter friedlich, nicht feige, indem wir uns hinter Masken verstecken müssten, sondern ganz offen und deutlich.